sich ins Gegner einzusperren. Ein Leben ohne Lust und Lärm. Ja, was unsere Alten wollten, was wir davon reiten sollten. Die meisten reisen nur, um wiederzukehren und sich ins Gegner einzusperren. Ein Leben ohne Lust und Lärm. Stehen unter Strom. Das ganze Jahr. Oh, ich bin ein Patria. Und wenn die Sonne untergeht, wisst ihr, wie es um uns steht. Unsere Reise nicht zu Ende.